Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Aquí comienza Niemand's Land. Una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Willkommen im neuen Jahr 2020. Dies ist die erste Sendung 2020. Es ist Montag, der 6. Januar 2020. So, jetzt haben wir es dreimal gesagt. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios zu 2 Stunden Niemandsland, jetzt von 13 bis 15 Uhr auf Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Wie immer senden wir live direkt von hier, aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Wir machen eine Sendung für Menschen weltweit und hier in der Stadt, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wie immer gibt es Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio und will auch versuchen, in diesem neuen Jahr frei zu bleiben. Wir sind selbstverwaltet, selbstbestimmt und bringen garantiert keinen Kommerz. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Ich bin nicht ich. Ich bin jener, der an meiner Seite geht, ohne dass ich ihn erblicke. Den ich oft besuche und den ich oft vergesse. Jener, der ruhig schweigt, wenn ich spreche, der sanftmütig verzeiht, wenn ich hasse, der umherschweift, wo ich nicht bin, der aufrecht bleiben wird, wenn ich sterbe. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 147. Bilbao. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. Mai 1937, Bilbao. Wegen der Blockade der Nationalisten war die sicherste Route nach Bilbao der Flug von Biarritz aus im Osten der französischen Grenze. Auch das war nicht hundertprozentig risikofrei. Die Rebellen hatten angedroht, sie würden auf französische Flugzeuge schießen und das Konsulat in Saint-Jean-de-Luz nahm die Drohung ernst. Allerdings gab es offenbar keine Alternativen. Deshalb fuhr Robert Capa, als er endlich seine Aufträge von Cessoir und Regard erhalten hatte, über die Front im Baskenland zu berichten, nach Biarritz und trieb dort einen Piloten auf, der ihn in seinem Flugzeug nach Sondica bringen wollte, ein Flugfeld außerhalb von Bilbao. Die Nationalisten waren mittlerweile in Richtung Westen, entlang der Küste von San Sebastian aus, fast bis zu dem idyllischen Fischerdorf Bermeo vorgerückt, von wo aus es nach Bilbao nur noch 35 Kilometer waren. Um nicht unter Beschuss zu geraten, nahm der Pilot die Route über den Golf von Biscaya, wandte sich dann nach Süden und flog hoch über die kargen Berggipfel, wer wusste schon, wo die Front heute verlief, bis er endlich auf dem Flugplatz von Sondica landete. Capa kletterte aus dem Flugzeug. Er hatte außer seinen Fotokameras eine Aimo-Filmkamera bei sich, eine robuste 35mm-Kamera mit 300 Metern Film. Vielleicht konnte er ja an der baskischen Front ein paar brauchbare Aufnahmen für MGM News machen, was ihm in Madrid im April nicht gelungen war. Bilbao, die Bewohner nannten ihre Stadt mit einem gewissen unflätigen Humor El Bocho das Loch, entpuppte sich als schmutzige Industriestadt, die sich entlang der Ufer des Nervión und seiner Mündung in den Golf von Biscaya erstreckte. Die Stadt war umgeben von den Chemie- und Stahlwerken, die zwar ihren Reichtum begründet, aber auch dichte Smog- und Rußwolken eingebracht hatten. Vor dem Krieg wimmelten die Docks von Hafenarbeitern, die im größten und geschäftigsten Hafen Spaniens Barren und Kisten auf Schiffe verluden. Doch die Fracht, die heute darauf wartete, verladen zu werden, waren Kinder. Während nationalistische Truppen dem optimistisch sogenannten Eisernen Ring von Festungen rund um Bilbao, deren Pläne im März von einem unzufriedenen baskischen Offizier zu den Nationalisten geschmuggelt worden waren, immer näher rückten und deutsche Bomber über der Stadt und über den baskischen Ortschaften in den umliegenden Bergen ihre Kreise zogen, veranlassten britische und französische Organisationen die Evakuierung von 22.000 Kindern aus dem Kriegsgebiet. Nun, am 5. Mai, lagen mehrere rostige Schiffe, der französische Frachter Carimar, das spanische Linienschiff Havanna und andere, bereit, um einen Teil dieser Kinder aufzunehmen. Auf einem baumbestandenen Platz in der Nähe des Hafens hatte sich eine Gruppe zumeist uniformierter Männer um eine Informationstafel mit Details zu Zeitpunkt und Ablauf der Evakuationen geschart. Näher an den Quais stand eine Schlange wartender Frauen und Kinder in düster schwarzen Kleidern, als trügen sie Trauer für das, was der Krieg ihnen angetan hatte. Sie warteten auf die Information, welcher evakuierten Gruppe sie zugeteilt werden sollten. Capa hob seine Kamera und schoss Fotos. In diesem Augenblick wandte sich ein ernstes kleines Mädchen, eine weißgekleidete Erscheinung in der schwarzen Reihe um und blickte ihn mit einem düsteren Blick unter ihren schwarzen Ponyfransen an, den Daumen im Mund. Er ging weiter. Am Dock warteten unzählige Menschen, Männer, Frauen, Kinder, auf die Boote, die sie zu den Schiffen brachten oder umarmten ihre Angehörigen zum Abschied. Die Bilbainos waren reich. Eine Frau trug einen luxuriösen Pelzkragen, das kleine Mädchen neben ihr an der Absperrung hielt einen Pelzschal und einen vornehmen englischen Mantel umklammert, und die Bilbainos waren gefasst. Es gab Tränen, doch sie wurden zurückgehalten, man wollte sich keine Blöße geben. In Madrid hatte Regla gesagt, Kaper habe sich abgehärtet, um seinen Job machen zu können. Hier sah der Job anders aus, brauchte aber genauso viel Abhärtung. Am nächsten Tag brach Kaper von Bilbao aus zum Sojube auf, einem Berg rund 30 Kilometer nordöstlich der Stadt. Dort hatten sich baskische Loyalisten in den Hängen über Bermeo eingegraben. Deutsche Flugzeuge beschossen den Berg seit der Morgendämmerung, und Emilio Mola, der General der Nationalisten, hatte gerade nordafrikanische Truppen hinzugezogen, die ersten, die im Baskenland eingesetzt wurden, um die Linie der Loyalisten zu durchbrechen. Für die Nordafrikaner war der Weg durch die dornigen Ginsterbüsche auf den Hängen beschwerlich, und Mola forderte daher italienische Panzer an, die die Spitze des Angriffs bilden sollten, doch die Basken hatten Holzblöcke auf der Straße verteilt, um sie aufzuhalten. Kaper schloss sich einer Gruppe loyalistischer Infanteristen und Dinamiteros an, die Stellungen am Berg verteidigten. Einige von Bauernhäusern aus, die sie in improvisierte Festungen verwandelt hatten, andere draußen im Freien. Für Anfang Mai war es kalt, und die Soldaten trugen Handschuhe und Wollmützen oder Lederhelme, während sie zwischen den Büschen auf die Panzer und Lastautos warteten. Immer wieder mussten sie in Deckung gehen, wenn deutsche Heinkel- und Junkersmaschinen tief über ihnen hinwegflogen und die Schützengräben mit Maschinengewehrsalven belegten. Dann hörte man Motorengeräusche. Ein Dienstwagen und ein ramponierter Pritschenwagen kamen die Straße herauf und bremsten vor der improvisierten Barrikade ab. Von ihrem Versteck neben der Straße bewarfen die Dinamiteros das Auto mit Granaten und die Soldaten eröffneten das Feuer. Vom Angriff selbst machte Kaper keine Bilder, aber er fotografierte anschließend, als die Soldaten ihre Deckung verließen, um zu inspizieren, was sie angerichtet hatten und sämtliche nützlichen Gegenstände aus dem Pritschenwagen zu holen. Andernorts schafften es andere Dinamiteros mit Hilfe eines aus Bilbao stammenden Flakgeschützes, mehrere Panzer zu zerstören, daher war bei Anbruch der Nacht der Berg mit seiner strategisch entscheidenden Stellung an der Straße nach Bilbao immer noch in baskischer Hand. Aber nicht alle Verteidiger hatten den Tag gut überstanden. Kaper fotografierte einen der Unglücklichen. Er lag mit dem Gesicht nach unten im hohen Gras. Dann filmte er mit der geliehenen Eimo eine fast identische Sequenz. Der einzige Unterschied bei dem Filmmaterial bestand im Kontrast zwischen der Bewegungslosigkeit der Leiche und den Grashalmen, die sich leise in der Abenddämmerung wiegten. Als es dunkel wurde, verließ Kaper den Sojube in einem großen schwarzen Packard. Der Fahrer fuhr den ganzen holprigen Weg bis zum Flugfeld in Sondica mit durchgedrücktem Gaspedal. Dort spuckte ein französisches Flugzeug, ähnlich demjenigen, in dem Kaper angekommen war, vielleicht war es sogar dasselbe, eine weitere Ladung von Passagieren aus, unter ihnen der große, schwarzhaarige, amerikanische Journalist Jay Allen. Allen sah Kapers schmuddeligen Regenmantel, die Kamera, die er um den Hals hängen hatte, und wie der Fotograf dem Piloten ein Filmpäckchen in die Hand drückte. Er hörte die Worte Regard und Urgent, dann brauste das Flugzeug in die Nacht davon. Und Allen und die anderen stiegen mit Kaper in den Packard und fuhren nach Bilbao. Erst wenige Tage später lernten sich Allen und Kaper richtig kennen. Allen war ein unerschrockener Journalist, ein alter Freund von Hemingway aus dem Madrid der Vorkriegszeit, der erste, der Franco nach dem Aufstand interviewt hatte, der Mann, der sich zu Beginn des Krieges auf dem Boden eines Autos kauernd nach Badajoz hatte schmuggeln lassen, um über das Massaker zu berichten. Und für all das, was er durchgemacht hatte, wurde er von seinem nationalistisch gesonnenen Arbeitgeber Colonel Robert R. McCormick von der Chicago Tribune gefeuert. Seither arbeitete er als Freiberufler, doch erst vor kurzem war er von David Smart angeheuert worden, dem Herausgeber von Esquire, um bei der Gestaltung eines neuen Nachrichtenmagazins namens Ken zu helfen, für das er in Bilbao Material sammelte. Wie die meisten Reporter war er auf Fotografen nicht gut zu sprechen. Für ihn waren es Aufschneider, die echten Journalisten nicht das Wasser reichen konnten. Jedenfalls war das seine Meinung gewesen, bevor er neben Kaper auf einer geschäftigen Straße stand, während die Luftschutzsirenen die vier kurzen Fliegeralarmsignale aussandten. Die Menschenmengen stoben panisch auseinander, Frauen umklammerten die Hand ihrer Kinder, während sie zu den nächstgelegenen Schutzräumen rannten. Kaper blieb draußen, hielt seine Kamera auf die Gestalten und Gesichter der entsetzten Bürger gerichtet, zeichnete auf, was geschieht, wenn gewöhnliche Männer und Frauen und Kinder realisieren, dass sie sich im Fadenkreuz des Feinds befinden. Erst als ein Polizist ihn mit vorgehaltenem Gewehr zwang, in einen Bunker zu gehen, verließ Kaper die Straße. Und Ellen erkannte einen verwandten Geist. In der darauffolgenden Woche fotografierte Kaper weitere Luftangriffe, darunter auch denjenigen, der das Benzinlager der Stadt in ein Inferno aus Feuer und Rauch verwandelte. Er folgte den Frauen, die die Müllhaufen der Stadt auf der Suche nach Nahrung durchwühlten. Er beobachtete die Kinder und ihre Mütter, die sich in den Feuerpausen zwischen feindlichen Angriffen auf Sandsäcken ausruhten. Die schwarz gekleideten Großmütter, die auf einer Bank saßen und Tränen vergossen über die Nachrichten aus der Zeitung, die eine von ihnen in der Hand hielt. Es war eine bedrückende, aber in seinen Augen notwendige Arbeit. Am 15. Mai wurden die noch in der Stadt befindlichen Journalisten aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Der Flugplatz musste geschlossen werden und nur noch ein einziges letztes Flugzeug würde nach Biarritz fliegen. Die Korrespondenten begaben sich nach Sondica, um die Maschine zu besteigen, alle außer Kaper, der bleiben und den Fall der Stadt dokumentieren wollte. Nur eine Leica behielt er bei sich, den Rest seiner Ausrüstung und sämtliche belichteten Filme übergab er dem jiddischen Journalisten S.L. Schneiderman, Schims Schwager, mit der Bitte, sie unbeschadet nach Paris zu bringen. Aber obwohl der Feind nur wenige Kilometer außerhalb des Eisernen Ringes stand und sich sämtliche Streitkräfte der Loyalisten in das Innere zurückgezogen hatten, fiel Bilbao nicht. Es wurden vielmehr vom Vatikan aus Fühler zu den katholischen Basken ausgestreckt. Der Papst hoffte, zwischen ihnen und Franco einen Separatfrieden vermitteln zu können. Ohne abzuwarten, zu welchem Ende diese Verhandlungen kamen, beschloss Kaper, die Blockade in einem Fischerboot zu durchbrechen. In der Nacht des 17. Mai stach das kleine Boot in See. Kundig umschiffte es sowohl die Minen in Bilbaos Hafen als auch die vor Anker liegenden Kriegsschiffe und erreichte am 18. Bayonne. Innerhalb weniger Tage war Kaper wieder in der Rue Froidevaux, doch abgesehen von Chichi Weitz und einem Telegramm von Gerda war das Studio leer. Gerda war in Valencia. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 147, eine Niemandslandproduktion 2020. Literaturhinweis. Ich verlas einen Ausschnitt aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vail. Originalausgabe Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War. Erschienen 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart, im Original erschienen 2014 im Verlag Ferrer, Strauss und Giraud in New York. No pasarán. Pasaremos. Ce qui n'était pas notre credo n'était pas valable. Und ich bin stolz, zu den Reihen der internationalen Brigaden gehört zu haben. Das ist eine Erinnerung, die meine alten Tage erhält. De julio en el patio de un convento el Partido Comunista fundó el quinto regimiento Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Mister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Dich küssen, zärtlich küssen, oder willst du lieber gehen? Ich war gemein, schrecklich gemein, doch ich knie vor dir nieder und ich flehe dich an, verzeih. Blick vergiftet von den Zweifeln an deiner Liebe zu mir, von meinen Ängsten nicht zu verlieren, schon der Gedanke ist mich erfriert. Ich war gemein, schrecklich gemein, und ich knie vor dir nieder und ich flehe dich an, verzeih. Ich weiß, ich bin ein ewiges Kind, das sich verlaufen hat in seinem eigenen Sinn. ich tat dir weh, unsagbar weh. Und ich habe dich noch nie so weinen gesehen. Ich weiß, ich bin ein alter Narr, der seine Fehler wie Freunde um sich schaut. Ich weiß, ich bin ein ewiges Kind, sich verlaufen hat in seinem eigenen Sinn. Das sich verlaufen hat in seinem eigenen Sinn. Ja, das war Marius Müller-Westernhagen von seinem Live-Konzert MTV Unplugged. Das Konzert ist von 2016, das heißt, der alte Mann ist immer noch voll auf Touren. Marius Müller-Westernhagen hat letztes Jahr ein Experiment gewagt. In einer Kirche bei Woodstock, mythischer, legendärer Ort natürlich, hat er sein Erfolgsalbum mit Pfeffermünz Bin ich dein Prinz von 1978 noch einmal aufgenommen. Warum, fragen sich viele Leute, und viele Leute wissen natürlich, Musikfans auch, die technischen und klanglichen Möglichkeiten von heute, die man damals nicht hatte, die erlauben ein, ja, könnte man sagen, Lichtjahr weit entferntes Klangphänomen in die Rockmusik hineinzuzaubern. Ob das immer gut ist und immer passt, dieser neue Perfektionismus, ist eine andere Frage. Die Leute haben 1978 genauso gut mit ihren Vinyl-LPs auf die Musik getanzt wie heute. Gut, also, er wird jetzt bald 71 Jahre alt, dieser Marius Müller-Westernhagen. Ein Alter, in dem sich die großen Fragen stellen, müsste man sagen. Ich kann ja gleich mal hier meinen Kollegen Werner fragen, ob er sich auch die großen Fragen stellt. Warum, wohin, woher kommen wir, wohin gehen wir, was soll das Ganze? Wenn ich das bring. Auch daher hat er in den vergangenen Monaten ein eigenartiges Experiment gewagt. Nach mehr als 40 Jahren, wie gesagt, hat er das grundlegende Album seiner Karriere noch einmal aufgenommen. Mit Pfeffermünz bin ich dein Prinz. Wer erinnert sich nicht an das Cover von damals, wo er da in dieser Kneipe steht, so ein junger, spindeldürrer Spund in Lederjacke und Blue Jeans mit so einer langhaarigen Ponyfrisur, dahinter eine hübsche, junge, blonde Frau, und er hat da eine Pulle in der Hand und guckt ganz frech und selbstbewusst dem Betrachter entgegen. Der Namensschriftzug ist in so einer Art blauem Neon, hellblauem Neon gehalten. Also sehr geschmackvoll alles und sehr toll gemacht für die Zeit. Ein klasse Albumcover. Er spiele diesmal um sein Leben, sagt er dem Spiegel gegenüber mit angemessenem Pathos. Denn das Leben ist verdammt kurz. Es geht nicht um Ruhm. Wenn ich sterbe, bin ich in 10 Jahren vergessen. Ganz einfach. Darüber bin ich mir im Klaren. Das finde ich nicht schmerzlich. Aber deshalb versuche ich, Dinge zu schaffen, die in ihrer Energie vielleicht Bestand haben. Westernhagen ist etwas älter als die Bundesrepublik. Im Triumvirat mit Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer gehört er zu ihren wichtigsten Rockbarden. Bei Zeiten war er fast so etwas wie ihr Gesicht, je nach Epoche natürlich. Was daran liegt, dass er sich über die Jahrzehnte unterschiedliche Masken aufgesetzt hat, urteilt der Spiegel hier ein bisschen sarkastisch. In den 80er Jahren ätzte er noch gegen DDR-Liedermacher. Gemeint war natürlich Wolf Biermann. Jetzt habe ich einen westdeutschen Plattenvertrag. ebenso gegen den ergrünenden Zeitgeist. Blödes Gelaber um saubere Luft, sang er damals. Da war er der Prolet in Jeans und Lederjacke zwischen Hochofen und Trinkhalle. In den 90er Jahren, nach einem abrupten Typenwechsel 1987, schwenkten Hunderttausende ihre Feuerzeuge zu seiner Revierfolklore. Wieder hier zum Beispiel, wer kennt das Lied nicht mehr, zu seiner Wendehymne Freiheit. Und auf der Heimfahrt liefen Hits wie Sexy oder Willenlos im Autoradio rauf und runter. Bei uns auch, wenn wir von West-Berlin nach Westdeutschland fuhren, auf der Transitautobahn natürlich. Neben anderen Dingen natürlich, wie Nick Cave zum Beispiel, aber über den haben wir ein anderes Mal schon gesprochen. Aber die Geschichte der Maske Westernhagen ist eine Geschichte, so urteilt der Spiegel, der Missverständnisse. Nie war er unser Marius, für den ihn viele hielten. Schon mit seiner Doppelrolle als Schauspieler und Musiker irritierte er. Im Roadmovie Theo gegen den Rest der Welt, wer hat das nicht gesehen, gab Westernhagen 1980 einen Fernfahrer, den die Suche nach seinem gestohlenen LKW von Herne bis nach Genua führte. Ein europäisches Roadmovie, in dessen Mittelpunkt der Malocher aus dem Ruhrpott stand. Bald war Westernhagen von Theo kaum mehr zu unterscheiden. Gut, kommen wir noch einmal zu dem Album. Wir spielen gleich ein Lied aus diesem Album. Ich habe hier ein ganz tolles, schickes Video auf YouTube gerade gefunden. Da geht er wirklich in Woodstock, in diese Kirche, Woodstock Recordings Volume 1. Also, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz von 1978 entwickelte sich vom überschaubaren Erfolg zum Kultalbum. Nicht nur im Repertoire des Künstlers, auch im Plattenschrank der Republik. Am verhuschten Rock'n'Roll konnte das nicht liegen. Es waren die Texte, mit denen Westernhagen den Rotz und die Zärtlichkeit der Musik auf das Wort ausdehnte. Ausgedachtes, abgelauschtes, aufgeschnapptes zu dadaistischen Dramoletten, gefügt und in Rollenprosa vorgetragen. Was ihm damit glückte, war die Anthologie einer Ära, Deutschland von schräg unten. Milieu. Typen wie Westernhagen haben unser einer natürlich dann auch mit dem Deutschrock versöhnt. Der war ja ein bisschen schräg angeguckt, der galt ja als das kleine, unbedarfte Stiefkind der richtigen, der englischen Rockgruppen, der US-Rockgruppen. Da war das Echte, das Krachte. Und die Deutschrocker, die waren immer ein bisschen hinten dran. Aber Leute wie Westernhagen, Lindenberg und natürlich auch Grönemeyer und viele, viele andere, Tonsteine, Scherben natürlich, haben die Leute dann doch mit ihrer eigenen Sprache im Rock versöhnt. Und das war schon eine tolle Leistung. 1978 waren Arbeitslose noch Drückeberger. Ja, da hieß es, die wollen ja nicht, Langhaarige. Ich weiß nicht, ob mein Freund Werner, der ist gerade ins Studio gekommen, den werde ich gleich mal fragen, ob der früher lange Haare hatte. Die waren Bombenleger und Schwule waren Außenseiter. Auf Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz hatten sie alle ihren großen Auftritt. Vom Bankrottenglücksritter in dem Lied O Margarete, wer kennt es nicht mehr, bis zum Alkoholiker. Alles in den Wind. Und mit Giselher wagte Westernhagen das vermutlich erste schwule Liebeslied für den deutschen Mainstream, weil gerade jemand, der das nicht ist, es einfach mal machen musste. Gut, bringen wir jetzt ein Lied aus dem Studio in Woodstock. Da sitzt er jetzt. Moment, da geht er jetzt gerade rein. Ich habe ihn hier toll in Schwarz-Weiß aufgenommen. Macht die Studiotür auf mit der Westernhagen. Geht jetzt hier in den Raum. Da sind seine Studiomusiker am Mischpult. Oh, my friends. So, jetzt geht's rüber in die Studiokabine praktisch. Was hier bei uns eine Kabine wäre, ist da natürlich ein Riesensaal mit Mischpulten, die sind 50 Meter lang. Da ist das Piano, da sind die Bongos, Bässe, Leadgitarre, Rhythmusgitarre, Bassgitarre, alles ist da. Jede Menge Mikros. Der Meister zieht sich jetzt die Jacke aus und alles wartet schon. Er guckt sich in der Runde um, nimmt Platz. Are you ready? Und jetzt wird's losgehen. Ich hab ein Luxusauto. Und ich hab eine teure Wohnung. Doch was mir fehlt, ja, was mir wirklich fehlt, das ist eine richtige Dröhnung. Hey, mit 18 rannte ich in Düsseldorf rum, als Sänger in einer Rock'n'Roll-Band. Meine Mutter nahm mir das immer krumm, ich soll was Seriöses werden. Verdient 400 Mark pro Auftritt in den Rolling Stones Kopie. Die Gitarren verstimmt, doch es ging tierisch los. Und wir hielten uns für Genies. Ich möchte zurück auf die Straße, möchte wieder singen, nicht schön, sondern gern und laut. Den Gold findet man bekanntlich im Dreck und Straßenindustrie gebaut. Nach jedem Gig zum Hühnerhof und dort verfressen wir unser Geld. Was soll man schon machen? Mit den Warmen, ich hab mir Verstärke bestellt. Ich möchte zurück auf die Straße, möchte wieder singen, nicht schön, sondern gerne und Tickets, wenn man kennt, nicht im Dreck, und Straßen sind aus Dreck gebaut. Oh, Ja, eindrucksvoll, tolle Musik, auch toller Sound, sehr klangstark. Der war noch nicht mal 30, als er damals dieses Lied zum ersten Mal aufgenommen hat. Jetzt ist er 70 und man sieht ihn in der Videodokumentation, die er hier ins Netz gestellt hat, zu seinem neuen Album mit Pfefferminz, das Experiment, das übrigens schon erschienen ist als Platte, aus einem Cadillac SUV steigen. Ohrring, Sakko, breitkrempiger Sonnenhut, auf eine kleine Kirche in die USA zuschreitend. Als er die Schwelle übertritt, wird der Film, der im Frühjahr im ersten übrigens läuft, schwarz-weiß und die Kirche zum Studio. Also, Leute, klasse Musik für die Fans, glaube ich, meiner Meinung nach ein Muss. Und hier ist Werner im Studio, hallo. Hallo, grüß Gott. Willkommen im neuen Jahr. Ach so, Oster, stimmt. Hast du noch nicht gemerkt, aber wir sind in 2020. Ja. Das ist ein Jahr, das viele Entscheidungen bringen wird. Und man spricht schon von den 29er Jahren. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch schon gehört hast. Die 29er, man vergleicht das jetzt schon längst mit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Tanz auf dem Vulkan, genau. Weimarer Republik. Was meinst du dazu? Ja, ja. Auf dem Vulkan tanzen oder es wird ja noch heißer. Ne? Trump ist schon wieder dabei, einen neuen Krieg anzuzetteln. Da schießen sie uns dann auch zwischen die Beine. Dann müssen wir auch tanzen. Australien brennt gerade ab. Das ist auch heiß. Ja, ja, ja. Da sind Millionen und Abermillionen von Tieren schon verendet. Kängurus, Koala-Bärchen und was da alles so kreucht und fleucht. Es ist ein Graus, ein Graus, ein Graus. Ja, Prost Neujahr. Ja, Prost Neujahr. Wir werden aber nicht pessimistisch werden. Wir glauben weiterhin an das Gute, genau. Und an die Macht des Fortschritts. Wir wollen alles und zwar sofort. Genau, und jetzt und hier. Genau. Ja, und die Reyes, haben sie dir Geschenke gebracht? Drei Könige? Ja, so Sachen, also so, was man braucht, so warme Socken, aus, so im Winter. Ne? Vom chinesischen Und die Laden anderen Geschenke habe ich mir selber gekauft. An der Ecke, ja, ja, da werden die Geschenke, die werden alle in China hergestellt, ne, zu Tagesarbeitszeit. Zwischen 10 und 12 Stunden. Am Ende vom Monat gibt es 200 Mark, nee, Euro heißt das jetzt dafür. Und das wird dann hier verteilt als Geschenk. Gut, aber ich kann dir dazu sagen, wir achten auf Qualität. Wir kaufen, wenn es geht, nichts vom Chinesen, wenn man es woanders bekommt. Wir versuchen, diese Idee der Proximidad, diese Nahökonomie ein bisschen zu befolgen. Aber gut. Wir werden gleich noch über Nahökonomie sprechen. Ja, und dann Spanien, unser schönes, großes Spanien, hat es auch was gekriegt von den Reyes, von den Heiligen Drei Königen. Noch nicht, aber vielleicht morgen. Ja, also so wie es aussieht. Eine Regierung geschenkt bekommen. Ja. Ja, ob das dann auch so Ramsch ist wie die Produkte aus China, das werden wir dann sehen. Aber immerhin nach vielen Wochen hin und her und Gerangle sieht es jetzt ganz so aus. Also wir können eine Wette abschließen. Ne? Steht die neue Regierung morgen oder nicht? Was würdest du dafür oder dagegen wetten? Ja, ich würde sagen, die Regierung wird es geben. Es wird also eine ganz knappe Mehrheit geben. Diese eine Überläuferin da, beziehungsweise die von den Kanarischen Inseln, die hat das ja schon gesagt. Also du, ob es einen Haushalt geben wird, darüber wird ja dann auch abgestimmt. Nein, nein, erst die Wette soll. Also erst die Regierung. Und gibt es morgen eine neue Regierung oder platzt die Sache? Nein, die worauf gibt's. Würdest du wetten? Ja, ich würde auf Regierung wetten. Weil niemand hat ein Interesse ja, an einem wenn, Platzen. Wenn niemand, du auf keine. Regierung wettest, dass die zustande kommt und du setzt zum Beispiel 1 Euro, dann ist die Quote, die du gewinnst, vielleicht 1,05 Euro. Also ich glaube, ich würde darauf setzen, dass sie platzt, weil wenn das passiert... Dann kriegst du 7 Euro pro eingesetzten Euro ja. zurück und ich kriege nur 2, oder was? Ja, ja. Gut, aber naja, es sieht wirklich es ist so aus, wie Barça Espanyol. Wer hätte da auf Unentschieden, auf ein 2-2 getippt? Niemand. Also wer da 2-2 getippt hat, der hat ganz schön was eingefahren an Wettquote, oder? Ja, ich wette grundsätzlich nie. Ich hoffe immer nur auf den Sieg von Barça. Aber gut, jedenfalls, also gestern war die erste Parlamentssitzung zu diesem Thema Regierungsbildung. Und da hat also diese geplante Koalition keine absolute Mehrheit bekommen. Das war ja von vornherein klar, dass das nicht reicht. Und die ERG ist auch dafür. Also diese, sagen wir, die katalanischen Separatisten, aber vielleicht noch die vernünftigsten von in dieser Spezie. Und also das war klar, aber trotzdem war das Ergebnis äußerst knapp. Ich weiß nicht mehr, 167 Stimmen dafür und 165 dagegen. Ja, ja. So glaube ich, 19 Enthaltungen beziehungsweise ja, genau, 19. Ja. Ja. Und jetzt soll es also dann morgen die zweite Abstimmung geben im Parlament und da würde dann eine einfache Mehrheit reichen und zwar soll die Abstimmung beginnen morgen um 12 Uhr nachmittags, ist die anberaumt, weil nur 48 Stunden zur Verfügung stehen, um eine zweite Abstimmung überhaupt durchzuführen. Ja, und also wie gesagt, äußerst knapp, was kann passieren? Gestern war also zum Beispiel eine Abgeordnete von dieser linken Unidas Podemos-Partei nicht da. Große Verwunderung, aber natürlich eine Stimme weniger. Die war also krank und der wurden vor 2 Monaten Krebs diagnostiziert. Aber die hat gesagt, sie will dann also morgen kommen. Ja. Was ist gestern passiert? Eine Abgeordnete, du hast es ja, glaube ich, vorher schon gesagt, von der Koalition Canaria, der ist plötzlich eingefallen, dass sie sich profilieren könnte und hat dann mit Nein gestimmt, obwohl ihre eigene Partei beschlossen hatte, sich zu enthalten. Und dann gibt es eine ganz neue Partei, die heißt Teruel Existe. Ich glaube, die haben nur einen einzigen Abgeordneten. Also die haben sich jetzt gegründet, weil die sagen, Teruel ist die Region in Spanien, die am stärksten vernachlässigt wird. Niemand weiß, dass es uns überhaupt gibt. Gut, auf den wird auch Druck ausgeübt, dass er seine Stimme ändert, weil er auch dafür gestimmt hatte, für die Regierungsbildung. Und dann vor allem wird jetzt heftig gesprochen über den sogenannten Tamayazo. Das geht zurück auf einen Abgeordneten von der PSOE, die zusammen mit einer Frau auch Abgeordnete von der PSOE, die dann, ich weiß gar nicht mehr wann das war, schon über 10 oder gar 15 Jahre ist es her, wo auch eine ganz knappe Abstimmung anstand, wo es drum gehen sollte, wer den der Präsident von der Region Madrid wird. Und da hatten die PP, die rechtskonservative Partido Popular, die hatten 55 Stimmen und die anderen, PSOE und Izquierda Unida, die hatten zusammen 56 Stimmen. Also im Prinzip war alles klar. Der Kandidat von denen, ein gewisser Simancas, wird gewählt. Und was ist passiert? Die PP, die haben dann ganz konkret diese zwei Abgeordneten angesprochen und die einfach gekauft. Ja. Und dann sind die nicht zur Abstimmung erschienen und deshalb haben sie dann einen rechten das war dann am Ende die Esperanza Aguirre dann als Präsident. Naja, da muss man immer mit rechnen. Denk an die FDP-Abgeordneten, die damals gekauft wurden in Deutschland. Die Umfaller. Die Umfaller, genau. Ja, ja. Aber, die Überläufer. Gut, also das ist jetzt der letzte Trumpf von den Trifacitos, also von den drei rechten Parteien hier, diese Abgeordneten von der PSOE unter Druck zu setzen, dass die im letzten Moment eben doch noch abspringen oder ihre Stimme ändern oder sich enthalten oder morgen gar nicht kommen. Weil sie schon die Gefahr voraussehen hat, dann jetzt die Partei, die gezwungen, dass sie in der Nacht von heute auf morgen in Madrid bleiben und nicht in ihre Heimatdörfer fahren, damit auch garantiert ist, dass sie wirklich alle da sind morgen. Gut, aber diese Möglichkeit existiert. Es existiert auch noch die Möglichkeit, mit zwielichtigen Damen einen Abgeordneten im Hotel zu bezirzen, den betrunken zu machen, und der verschläft dann im Hotelzimmer, der kriegt was in den Drink geschüttet und wird dann erst nachmittags um 5 Uhr wach und die Abstimmung ist schon gelaufen. Solche Fälle hat es auch gegeben im russischen Parlament zum Beispiel oder in ja, Venezuela ja. Oder in den USA. Ja, aber vielleicht sind diese etwas kriminalistischeren Späße gar nicht notwendig, weil es kann durchaus sein, ne, dass da einer oder zwei von denen umkippen. Wer von uns wird schon für einen Sozialdemokraten die Hand ins Feuer legen. Ja, und die Palette ist ja sehr weit gefächert. Denk mal, es gibt Erpressung, Angst machen. Man schickt ihm das Foto seiner Kinder, wie die gerade aus dem Kindergarten kommen, und sagt, du brauchst morgen nur etwas zu spät zu kommen. Nette Kinder übrigens. Dann Autounfall, die kriegen einen Anruf mit der Unfallstatistik. Dann Bestechung natürlich. Wer widersteht 100.000 Euro oder 200.000 Euro? Du? Ich? Der Abgeordnete X, der Abgeordnete Pepe sowieso aus Murcia, wer weiß. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, korrupt zu sein. Ne? Aber also bei diesen Sozialdemokraten ist einfach möglich, dass die einfach den Druck auch nicht mehr aushalten und vielleicht dann aus Angst nicht als Vaterlandsverräter dazustehen, dass er dann eben doch umkippen und ein bisschen Geld wird geschmiert. Ne? Ja, also so diese Rechte hier, diese drei Parteien, Ciudadanos und PP und Vox, ne, die führen sich da auf und dann proleten sie darum. España me duele. Also Spanien schmerzt mich, so ein bisschen in dem Stil wie Heinrich Heine damals, ne, denke ich an Deutschland, also in Spanien in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ja. Was die da für Zeug daherreden, das wirklich diese vaterlandslosen Gesellen, die unser Spanien kaputt machen. Wir haben jetzt eine Regierung von Kommunisten und Separatisten. In dem Sinne schmerzt sie also Spanien, was da jetzt auf uns zukommt. Aber was die wirklich sagen wollen, ist halt, was die wirklich schmerzt, das ist der Verlust der Fettnäpfe, wo sie sich 40 Jahre lang dran gemästet haben. Ne? Und dass sie jetzt mit ihrer Korruption nicht mehr weitermachen können. Das ist, was sie wirklich schmerzt. Hast du die Debatte verfolgt? Hast du sie gesehen im Fernsehen? Nee. Boah, nur so ein paar Fetzen davon habe ich gesehen. Ich habe es mir angeguckt. Ich habe mir wirklich die Zeit genommen, weil ich schon als Knabe zusammen mit meiner Familie Debatten geguckt habe über Bundestagsreden von Wehner und Strauß und die ganzen Sachen. Und das Tolle waren immer die ironischen Kommentare in der Familie, wenn die dann sehr viel tolle Witze gemacht haben. Die Debatte war sehr interessant. Ich fand, die Linke hat da sehr viel Einheit gezeigt. Und hier muss ich einen Applaus spenden für Herrn Pablo Iglesias, den ich ja sehr kritisch immer angegangen bin, die letzten Monate. Der hat eine glänzende Rede gehalten und hat einen linken Patriotismus, wie man das auch immer nennen will, hat er rausgekehrt und er hat gesagt, dass die Rechte antispanisch sind, weil diese Rechte kümmert sich nicht um die Menschen in dem Land, sie kümmern sich nicht, sie hat nichts gesagt zur Arbeitslosigkeit, zu Arbeitsförderungsprogrammen, zum Gesundheitswesen, zur Wohnungskrise, zu diesen ganzen Themen sagen sie nichts. Und das ist das Volk. Das Volk hat ein Interesse an einer anständigen, menschenwürdigen Behandlung, an einem menschenwürdigen Gesundheitssystem. Und die Rechte hat dazu nichts gesagt. Und er meint, das sind keine Spanier, wenn sie immer von ihren Spaniern reden und von ihrem Volk. Und das hat er sehr gut gesagt. Er hat das sehr auch zum Teil ironisch und sehr witzig vorgebracht. Und die guckten da doch schon ganz schön blöd, als sie nämlich mit ihrem eigenen Feuerwasser da begossen wurden, mit ihrem eigenen patriotistischen und nationalistischen Diskurs. Und ich musste immer an die Worte von Kurt Tucholsky denken, der hat einmal gesagt, die Nation ist der Abfalleimer aller Gefühle, die man anderswo nicht unterbringen kann. Und so kommt mir diese ganze Rechte davor, wenn die von Spanien reden und unser Vaterland ist in Gefahr. Gut, die haben recht, es gibt Gefahren, aber Vaterland, mein Gott, ja, also sehr interessant. Ja, also ich habe genau diese Stelle, wo der Pablo Iglesias von Podemos da was sagt, das habe ich dann in einer Zusammenfassung in Nachrichten gesehen. Und inhaltlich muss man ihm natürlich zustimmen, wenn der sagt, die Rechten der La Patria, das Vaterland, das führen sie im Maul, um die wichtigen Sachen dazu nichts sagen zu können. Da hat er natürlich völlig recht, ja. Aber gerade aus dem gleichen Grund finde ich es falsch, wenn er dann seine Haltung, also soziale Forderungen und so weiter, wenn er das als Patriotismus bezeichnet. Und das finde ich, also das ist völlig daneben. Ja, das führt in die falsche Richtung. Und ein Patriot ist immer ein Idiot, egal ob er Pablo Iglesias oder Abascal heißt, von Vox oder Torra oder Puigdemont. Ja. Gut, aber wenn man von den Leuten spricht, die in deinem Verantwortungsbereich politisch liegen, dann hat das schon seinen Sinn. Patria libre o morir, zum Beispiel in der kubanischen Revolution und die ganzen Revolutionen, die kommen ohne diesen Kram einfach nicht aus. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Ja, also, Sanchez ist fast am Ziel. Der Sozialist Sanchez steht vor der Bildung einer linken Koalition. Morgen müssen wir abwarten, wie sich das da entwickeln wird. Die Kirche wendet sich übrigens dagegen. Die Kirche, der Bischof, ruft zum Gebet für Spanien auf. Also, die mobilisieren auch ganz schön. Die Krähen, die schwarzen Krähen mit ihren Sotanen, die ja leider so in die Presse geraten sind durch die ganzen Päderastengeschichten und die Kindermissbrauchgeschichten, die kommen jetzt wieder und sehen das Vaterland in Gefahr und sehen natürlich auch den Anstand und die Moral ihrer verlogenen Institution in Gefahr. Und da braut sich wieder alles Mögliche zusammen. Ja, er wird also morgen voraussichtlich der ersten Koalitionsregierung der mittlerweile über 40 Jahre dauernden Nach-Franco-Demokratie vorstehen, dieser Pedro Sanchez. Es geht um eine fortschrittliche Koalition, die sozialistische PSOE mit der linksalternativen Unidos Podemos von Pablo Iglesias. Unidas Podemos, die haben sich also feminisiert. Die kriegen jetzt 4 Minister. Die werden mit 4 Ministern im Kabinett vertreten sein. Also gestern waren, ich habe hier die Zahlen, 166 Stimmen bei 165 Gegenstimmen und 18 Enthaltungen. Es ging also um ein Stimmchen. Ja? Also damit verfehlte er die absolute Mehrheit von 176 der 350 Abgeordneten. Gut, jetzt gibt's die einfache Mehrheit und da wird er wohl gewinnen. Der zweite Wahlgang also morgen. Wir werden nächsten Montag natürlich dann darüber berichten. Er braucht da also nur mehr Ja- als Nein-Stimmen. Also eine relative Mehrheit, das reicht. Die 13 Abgeordneten der katalanischen Separatisten, republikanischen Linken, ERC, sowie die 5 der linksnationalistischen baskischen EH Bildu werden sich einmal mehr enthalten und die Rechnung für das Duo Sanchez-Iglesias könnte also somit ganz knapp aufgehen. Spanien hat also dann nach 2 Neuwahlen im vergangenen Jahr wieder eine reguläre Exekutive. Verhandlungsgeschick machte dies möglich. PSOE und Unidas Podemos verfügen zusammen zwar nur über 155 der 350 Abgeordnete, aber Sanchez einte mehrere kleinere Regionalparteien, etwa aus dem Baskenland, Galicien und Valencia. Was natürlich die härteste Nuss ist, das sind die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter, die Separatisten von der ERC. Die enthalten sich, nachdem Sanchez mit ihnen eine Art Dialogplan seiner Regierung mit der Kataloniens aushandelte. Die kriegen aber jetzt von anderer Seite Knüppel in die Beine geworfen. Sie sagen, wir verhandeln mit Katalonien, nur der Suprematist Quim Torra von PDeCAT, der reklamiert natürlich die Vertretung Kataloniens für sich. Er sagt, ich bin Präsident der Generalitat, ich vertrete dieses mein Katalonien und wer da sich einmischt, ohne mich zu fragen, der hat gar kein Recht zu verhandeln. Von der Seite kommen also auch jede Menge Knüppel geworfen. Es geht um eine politische Lösung für die völlig verfahrene Situation hier in der Region. Nach einem Unabhängigkeitsreferendum, das weder legal noch mit Garantien noch unter irgendwelcher Aufsicht stand, das war ein gebasteltes und propagandamäßig zusammengeschustertes Referendum, das die selber als gültig und als mustergültig hinstellen, aber es war ein riesiger Quatsch. 2017 war das. Dann wurden die Leute, die Spanien abspalten wollten, wie wir schon oft erzählt haben, Aktivisten und Politiker verurteilt zu Haftstrafen wegen Aufruhr. Und ja, jetzt muss Sanchez ran und den Dreck praktisch aufräumen, der da entstanden ist. Das war noch unter der Regierung der PP, unter der Regierung Mariano Rajoy, wo die Rechte noch stark war. Die verfügte damals über eine absolute Mehrheit im Parlament in Madrid und konnte sich da richtig reaktionär und brutal austoben. Die haben eine Gesetzgebung gemacht, die ging weit hinter das, was die Demokratie erreicht hatte, zurück. Sowohl was La Ley Mordaza betraf, das heißt dieses Knebelgesetz, das die Leute zwingt, den Mund zu halten und zwingt, 20 Meter von einer Bankfiliale wegzubleiben, wenn man da beklaut wurde. Und da darf man nicht protestieren, sonst kriegt man 16 Jahre Haft oder irgendwelche 80.000 Euro Knöllchen aufgebrummt. Und solche Geschichten haben diese feinen Herrschaften erfunden. Das hat natürlich die Separatistenbewegung hier befeuert. Viele Leute haben gedacht, seht ihr, sie haben Spanien mit der reaktionären PP identifiziert und das hat ihnen geholfen, diese Flamme, diese Illusion aufrechtzuerhalten von einer Republik und Katalonien wird das alles besser machen, weil wir Katalanen sind ja eigentlich die besseren Menschen, wir sind linker und besser und toller als diese scheiß Spanier mit ihrem Frankismus. Solche Sachen waren ungefähr hier so täglich zu hören, natürlich nicht mit diesen groben Worten, aber dieser, könnte man sagen, dieser suprematistische Ethno-Dünkel, der war da und mit dem muss man sich eigentlich auseinandersetzen, der streift nämlich manchmal sogar einen Rassismus. Ja, also der beste Repräsentant dafür ist wirklich der Torra selber und die gute Nachricht ist, dass der jetzt auch nicht mehr so fest im Sattel sitzt als Präsident von Katalonien. Jetzt hat die Wahlaufsichtsbehörde Junta Electoral de Catalunya, die haben gesagt, er kann ja eigentlich gar nicht Präsident sein, weil wenn er keinen Abgeordnetenstatus hat, ja. Und dann sagt er daraufhin, ja, ist doch mir egal, ich kann nur vom Parlament abgesetzt werden. Ja. Also ja, je nachdem, wie das jetzt weitergeht, vielleicht müssen die bald Neuwahlen machen ohne Torra. Gut, seine Partei hat natürlich kein Interesse an Neuwahlen, weil die schneiden da viel schlechter ab und werden da einiges an Pfründe und an Parlamentariern verlieren. Und so gibt's auch hier so eine Art Schachspiel mit kleinen Blockaden, Großblockaden und hinter den Kulissen mit Intrigen und allen möglichen Schachzügen. Gut, es wäre natürlich toll, wenn dieser Mann endlich wegkäme und es würden vernünftige Leute hier auch in der Generalitat sitzen, die eine richtige Politik machen für die Menschen und die Bedürfnisse der Menschen im Land und nicht ihr Hobbys pflegen und ihre Fähnchen schwenken und sich die Taschen füllen, ohne überhaupt etwas für die Menschen zu leisten, weil die Leute brauchen Gesundheitswesen. Hier gibt es eine Warteliste, die ist fast schon 1 Million Menschen lang. Es gibt also Leute, die warten 2 Jahre auf eine Operation hier in Katalonien. Katalonien ist die Region, die autonome Region in Spanien, wo die Wartelisten am längsten sind. Und das hat man den gloriosen, glorreichen Kürzungen ihres separatisten Großonkels Artur Mas zu verdanken, der damals im Jahr 2011 angefangen hatte, die Kürzungen völlig brutal durchzuführen hier in Katalonien. Da leiden die Menschen heute noch drunter und das vergisst man leicht, weil dieser Mann hat ja den Separatismusprozess, diesem Prozess einen riesigen Schub versetzt mit seinen ausgebreiteten Mosesarmen, wie er da vor der Volksmasse stand und rief sie auf, ins Paradies eines unabhängigen Staates mit ihm zu wandern. Und er hatte den Wanderstab und dann hat sich das Meer aber nicht geteilt, sondern das Meer hat ziemlich viele absaufen lassen. Nicht die Ägypter, aber die Kinder Israels, die Kinder des katalanischen Israels. Gut, Spaß beiseite, meine Damen und Herren. Noch ein Lied und dann kommen wir zum Katastrophenblock. Ich würde sagen, wir bleiben bei Marius Müller-Westernhagen, wenn wir den schon hier so groß vorhin in Szene gesetzt haben. Mit seinem neuen Studioalbum aus Woodstock, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz, bringen wir einmal das Lied. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Marius Müller-Westernhagen live von 2016. Draußen ist es grau, ich sitz mit dir hier blau. Ob ich mir ein Küsschen klau, du lauter doch, du alte Sau. Liebling, lass uns tanzen, das tut dem Blut gut. Liebling, lass uns tanzen, denn tanzen darf ein jeder Jugend. Oh, neben diesem Dunkeln, im Dunkeln lässt es munkeln. Der Macht, dann sind die Weißen, da hat man sich. Liebling, lass uns tanzen, Silvester, Giesen, Jubel. Liebling, lass uns Lager sehen, dann sind auf Weber, Kohl, Flan. Bibi ist kein Name und noch kein Getränk. Ja, mancher muss schon reden, will er nur ein Bibi denken. Liebling, lass uns tanzen, du wackelst ja wie Kleister, wie Kleister. Mein Hund, der Fritzel und Franzel und so. Und Bogen den Tritt, den weißt du. Ich komme an die deutsche Bande, die von außen macht. Woo! Liebling, lass uns tanzen. Hast du noch mit Pfefferminz? Mit Pfefferminz. So, nur gib mir ne Kuss. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Mit Pfefferminz bin ich der Prinz. Prinz, Prinz, Prinz, Prinz, Prinz. Mit Pfefferminz bin ich der Prinz. Mit Pfefferminz bin ich der Prinz. Prinz, Prinz, Prinz. Mit Pfefferminz bin ich der Prinz. Prinz, mit Pfefferminz bin ich der Prinz. Mit Pfefferminz bin ich der Prinz. 6. Januar 2020, Montag. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Tage. Berlin. Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki rechnet mit dem Ende der schwarz-roten Bundesregierung in den kommenden Monaten. Er sagt, 2020 erleben wir wahrscheinlich das Ende der Großen Koalition. Das sagte er der Passauer Neuen Presse in der Donnerstagsausgabe. Danach wird es zu Neuwahlen kommen. Ohne diese werde die FDP nicht als Koalitionspartner zur Verfügung stehen, bekräftigte Kubicki. Auch die Grünen würden nicht als kleinerer Koalitionspartner ohne Neuwahlen in eine Jamaika-Regierung eintreten. Ohne Neuwahlen wird es keine neue Regierung geben. Bleiben wir in Berlin. Die nächste Meldung. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels von der SPD, hat einen jährlichen Bericht des Militärischen Abschirmdienstes, MAD, über extremistische Vorfälle in den Streitkräften gefordert. Der MAD, das ist praktisch der Geheimdienst der Bundeswehr, solle einmal im Jahr einen Tätigkeitsbericht mit seinen Erkenntnissen und Zahlen vorlegen, sagte der Politiker gegenüber der deutschen Presseagentur. Ihm scheint es ein bisschen ungewöhnlich, dass bislang die einzige seriöse Datenquelle für Zahlen zum Beispiel zum Phänomenbereich Rechtsextremismus in der Bundeswehr der Jahresbericht des Wehrbeauftragten ist. Der MAD sei neuerdings eine Bundesoberbehörde wie das Bundesamt für Verfassungsschutz. Er solle deshalb selbst über seine Tätigkeit berichten. Thema prekäre Arbeit. Verdi-Vorsitzender warnt vor Verpflichtung auf Homeoffice. Unternehmer wollen Kosten senken. Homeoffice heißt, bleiben Sie zu Hause, arbeiten Sie zu Hause. Die Gewerkschaft Verdi warnt also vor steigendem Druck auf die Beschäftigten. Die Arbeitgeberverbände wollen unter dem Stichwort Experimentierräume im Wesentlichen die Ruhezeiten verkürzen. Das sagte Verdi-Chef Frank Wernicke am Donnerstag gegenüber der dpa. Das Bundesarbeitsministerium will in sogenannten Experimentierräumen mit Betrieben und Gewerkschaften neue Arbeitsmodelle erproben. Dabei geht es unter anderem um mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit und weniger Präsenzzeit im Büro. Das Ressort von Minister Hubertus Heil von der SPD erwägt auch einen gesetzlichen Anspruch auf mobile Arbeit, etwa Homeoffice. Gut, der Gewerkschaftsmann Wernicke stellt klar. Heute gilt eine Ruhezeit von 11 Stunden. Wer um 8 Uhr im Büro zu arbeiten beginne, könne nicht verpflichtet werden, um 22 Uhr zu Hause noch Mails zu schreiben. Genau das wollen die Arbeitgeber ändern, so Wernicke. Schon heute würden um 22 Uhr oft Mails geschrieben, aber die Beschäftigten entscheiden selbst, ob sie es tun. Die Einhaltung von Ruhezeiten sei ein wesentlicher Punkt des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Mit Gesundheit macht man keine Experimente, mahnte der Verdi-Chef. Er forderte, wenn es ein Recht auf Homeoffice geben soll, ist die Freiwilligkeit für die Beschäftigten wichtig. Eine Regelung für Homeoffice dürfe Unternehmen nicht einfach dazu dienen, in teuren Städten mit entsprechend hohen Büropreisen einfach die Mieten einzusparen, betonte der Verdi-Chef. Wernicke stellte sich dagegen, Arbeit zu Hause zu idealisieren. Ich zweifle daran, dass ein Homeoffice-Arbeitsplatz immer so idyllisch ist, wie es manchmal skizziert wird, sagt er. Vielfach wird dies gewählt, weil es zu pflegende Angehörige oder Kinder mit Betreuungsbedarf gibt. Das ständige Wechseln zwischen Aufträgen des Arbeitgebers und Fürsorge für andere Menschen hat auch seine Schattenseiten. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen 6. Januar 2020. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Trauerfeierlichkeiten im Iran fortgesetzt. In Teheran versammelten sich hunderttausende Menschen, um General Soleimani die letzte Ehre zu erweisen. Auch führende geistliche und politische Vertreter nahmen daran teil. Die Beisetzung findet morgen in Soleimanis Geburtsort Kerman im Südost-Iran statt. Trump droht Irak mit Sanktionen. Der US-Präsident hat drastische Maßnahmen angekündigt, sollten die amerikanischen Streitkräfte des Landes verwiesen werden. Deutschland, Großbritannien und Frankreich riefen in einer gemeinsamen Erklärung alle Seiten zu äußerster Zurückhaltung auf. Bundeswehr stoppt Kontingentwechsel im Irak. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen habe man sich entschieden, den regulären Soldatenwechsel vorerst auszusetzen, teilte das Einsatzführungskommando mit. Die Bundesregierung hatte zuvor erklärt, grundsätzlich an der Ausbildungsmission der Bundeswehr im Irak festzuhalten. Machtkampf in Venezuela. Ein Rivale des selbsternannten Staatschefs Guaido, Luis Parra, erklärte sich gestern zum neuen Parlamentspräsidenten. Oppositionsführer Guaido wurde der Zutritt zum Gebäude verwehrt. Er ließ sich außerhalb wählen und ebenfalls als Präsident des Parlaments bestätigen. Verleihung der Golden Globes in Los Angeles. Das Drama 1917 des britischen Regisseurs Sam Mendes wurde für die beste Regie ausgezeichnet. In der Komödiensparte siegte Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Das Wetter, oft trüb durch Wolken oder Nebel, vor allem im Norden Regen, in den Bergen sowie im Süden sonnig, Temperaturen zwischen 0 und 8 Grad. Ja, wir haben es gerade gesehen, die Bilder aus dem Irak, aus Bagdad und auch aus Teheran, die Beerdigung des Generals, der da mit einem Luftraketenangriff getötet wurde, haben die Region wieder in ein Pulverfass verwandelt. Biden, der war früher Außenminister, der hat etwas Interessantes gesagt. Der hat gesagt, es wäre, als würde man eine Stange Dynamit in ein Pulverfass werfen. Ja, die US-Demokraten machen Präsident Trump wegen des Raketenangriffs in Bagdad, bei dem ein hochrangiger iranischer General getötet wurde, schwere Vorwürfe. US-Bürger im Irak sollen indes sofort ausreisen. Ja, jetzt können sie wieder abhauen. Die haben das Land ja angeblich so toll demokratisiert und da von einem Diktator befreit und so weiter und so weiter. Da lachen heute noch die Hühner drüber, über diese Märchen, die damals verpustet wurden. Und es sieht wirklich böse aus, oder? Und also das war ja nur die letzte Geschichte jetzt, die passiert ist, dieser Angriff mit Raketen auf den Flughafen von Bagdad, wo eben dieser iranische General gerade war. Und das hat sich in den letzten 5-6 Tagen entwickelt. Also da gab es zuerst eine Rakete von diesen pro-iranischen Milizen, die haben irgendeine Militärbase der Amerikaner beschossen und dabei ist ein Amerikaner umgekommen, aber noch nicht mal ein Soldat, sondern einer von diesen unter Vertrag genommenen gekauften Söldnern. Und dann 2 Tage später haben die USA wieder zurückgeschlagen und haben im Irak, aber auch in Syrien Gruppen attackiert. Da gab es dann 24 Tote. Ne? Und dann war am letzten, an Silvester, haben dann wieder schiitische Milizen versucht, in Bagdad, in die Botschaft der USA reinzukommen, die zu stürmen. Und jetzt war also diese Geschichte da, diesen General zu eliminieren, die letzte in dieser Entwicklung, die letzte Stufe. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Also in Iran hat es dann sofort Millionen von Leuten sind auf die Straße gegangen, haben Rache gefordert gegen die USA. Und also das Bild mit dem Pulverfass ist sehr gut gewählt. Ja. Und man, die ganze Geschichte von allen US-Präsidenten war ja die, ne, immer im Ausland irgendwas anzuzetteln, und jetzt bei Trump könnte es sein, dieses Impeachment-Verfahren, dann kümmern sich die Leute wieder um die Jungs im Ausland und dann ist er raus. Und dieser Trump, der hat noch im Jahr 2011 oder 12 bei den Präsidentschaftswahlen, wo er noch gar nicht Kandidat war, wo er im Fernsehen als Showman rumgehampelt ist. Ne? Damals hat der dann dem Kandidaten Obama vorgeworfen, hat gesagt, der wird einen Krieg gegen Iran anfangen, ja? Was dann natürlich nicht passiert ist unter Obama, sondern genau das Gegenteil. Der hat also versucht, diesen Atomvertrag dann noch auszuhandeln, ne, der jetzt auch, den hat die USA letztes Jahr schon einseitig gekündigt. Und die Iraner, die werden natürlich jetzt einen Teufel tun, sich da noch zu halten an das damals Vereinbarte. USA hat schon wieder die Schiffe hingeschickt, 3000 Militärs, die kommen aber sofort per Flugzeug, es werden jetzt mehr noch dort eingesetzt und da spitzt sich was zu. Und außerdem, gerade noch gegen Iran, die einen ganz wesentlichen Teil hatten in Syrien, um den Islamischen Staat zurückzudrängen. Ja? Aber da hat man sie machen lassen. Ne? Und jetzt, es geht halt wie immer ums Öl letztendlich, nicht wahr? Also die USA, ja, die Amerikaner haben ja mal gesagt, ich weiß nicht, ob das Kissinger war, die haben gesagt, die Araber, gut und schön, aber es gibt ein Problem. Die wohnen da, wo unser Öl liegt. Und das ist wohl die Richtlinie der ganzen US-Außenpolitik. Ich habe hier die Bilder aus Bagdad, die sind wirklich unglaublich. Also das sind Szenen wie damals in Teheran, als die US-Botschaft eingenommen wurde. In Irans Hauptstadt Teheran nehmen zur Stunde Hunderttausende Abschied von General Soleimani. Die Regierung hat den heutigen Montag zu einem örtlichen Feiertag erklärt, damit alle Bewohner an der Zeremonie teilnehmen können. Zentrale Verkehrsadern in der Millionenstadt sind gesperrt, Schulen und Hochschulen geschlossen. Die iranische Führung betete am Sarg des getöteten Generals, unter ihnen das geistliche Oberhaupt Ayatollah Khamenei und Präsident Rouhani. Also wenn man diese Bilder sieht und überlegt, was dieser Typ da angerichtet hat, eigentlich mit so einem Luftschlag, mit so einem hinterhältigen Luftschlag eigentlich auch, mit einer Drohne, von einer Drohne aus gesteuert, einer Rakete auf die Leute da abzufeuern, dann kann man nur sagen, hallo, weil das hat Auswirkungen nicht nur auf seine US-Boys, die dann da um ihr Leben rennen müssen angeblich, wie so schön immer behauptet, sondern es wird Elend über die Menschen kommen, es wird neue Flüchtlingsströme geben, es wird weitere Grenzschließungen geben, es wird einen Rechtsruck geben. All das ist ein Chaos, das man so noch gar nicht überschauen kann, aber es kommt auf uns zu. Auch die Frauen wehren sich. Es gibt einen Frauenkampf international. Mehr als 3000 Kämpferinnen aus aller Welt sind am vergangenen Wochenende im zapatistischen Caracol in der Region Morelia im Süden des mexikanischen Bundesstaats Chiapas zusammengekommen, um sich gegen Patriarchat, Gewalt und Kapitalismus zu verbünden. Organisiert worden war das viertägige zweite internationale Treffen kämpfender Frauen von den Frauen der zapatistischen Befreiungsarmee. In einer Erklärung hieß es, dass auch Teilnehmerinnen aus weit entfernten Ländern und Regionen wie Algerien und Sibirien angereist waren. Zur Eröffnung erklärte Kommandantin Amanda laut der US-Nachrichtenagentur AP: Wir wissen, dass es nur wenige Orte auf der Welt gibt, an denen wir glücklich und sicher sein können. Aus diesem Grund sind wir hier. Weil unser Schmerz und unsere Wut uns an diesen Punkt gebracht hat. Weil Frauen Gewalt erleiden für das Verbrechen, Frau zu sein. Dann sieht man da die Fotos, wo die Frauen mit geballten Fäusten, mit Kampfuniformen und auch zum Teil mit Kalaschnikows und Handgranaten am Gürtel stehen und schwören, sich ab jetzt besser zu wehren gegen die machistischen und faschistischen Angriffe von bewaffneten Machos. We'll be right back. Alles blickt jetzt auf den Iran, aber kaum jemand blickt auf Libyen, denn da versucht Erdogan, sich selbst am Krieg zu beteiligen und einen neuen Krieg oder ein neues, noch verstörenderes Element in die Kriegsregion Nordafrika einzuführen. Das türkische Parlament hat grünes Licht für eine mögliche Militärintervention in Libyen gegeben. Eine Mehrheit von 325 Abgeordneten billigte am Donnerstag in Ankara ein Mandat, dass es Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Jahr lang erlaubt, türkische Soldaten nach Belieben nach Libyen zu schicken. 184 Parlamentarier stimmten dagegen. Erdogan will damit die international anerkannte Regierung unter Ministerpräsident Fahiz al-Sarraj in Tripolis stützen. Die liefert sich einen Machtkampf mit dem einflussreichen Warlord Khalifa Haftar. Wir wissen nicht, ob die Fußballspieler Özil und Gündogan, die da so schön den Militärgruß machen, ob die sich dem türkischen Militär angeschlossen haben und da mitmarschieren. Wir müssen da mal nachher bei Arsenal London anrufen und fragen, ob Özil dabei ist. Der Präsident ist nun berechtigt, über Grenze, Ausmaß, Menge und den Zeitpunkt der Entsendung zu entscheiden, um militärische Operationen und Interventionen durchzuführen, falls nötig. Wann Erdogan die Erlaubnis in Anspruch nehmen wird, war zunächst unklar. Eine Zustimmung war erwartet worden, da Erdogan islamistisch-konservative AKP in der Regierungsallianz mit der faschistischen MHP im Parlament eine Mehrheit hat. Erdogan hatte vergangene Woche gesagt, al-Sarraj habe um eine Entsendung von Truppen gebeten, man könne ihn so wirksamer unterstützen. In der nun erteilten Erlaubnis heißt es zur Begründung eines möglichen Einsatzes unter anderem, die sich verschlechternde Lage in Libyen bedrohe auch die Interessen der Türkei im Mittelmeerraum und Nordafrika. Die Regierung in Tripolis wird übrigens von der Türkei, Katar und Italien unterstützt. Der Warlord Haftar von Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Kommenden Mittwoch wird der russische Präsident Wladimir Putin zu einem Besuch in der Türkei erwartet. Voraussichtlich wird dabei neben dem Krieg in Syrien auch die Lage in Libyen Thema sein. Das Problem wird natürlich immer wieder sein, was passiert mit den Massen an armen Menschen und an Flüchtlingen und an herumgeschubsten und herumgestoßenen Frauen, Männern, Kindern, Mädchen, Greisen, Leuten, die mit diesen Kriegen eigentlich nichts zu tun haben, die aber von diesen Kriegen am meisten betroffen sind. Vielleicht wird es dazu etwas geben, vielleicht wird dazu etwas gesagt werden. Eine Nachricht aus Brüssel. Belgien wird den ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten und Separatistenbefürworter Carles Puigdemont nach dessen Angaben nicht an Spanien ausliefern. Ein Brüsseler Untersuchungsrichter habe den Vollzug des EU-Haftbefehls gegen ihn und seinen Politikerkollegen Herrn Toni Comín ausgesetzt. Das teilte der Katalane am Donnerstag auf Twitter mit. Sein Anwalt bestätigte dpa gegenüber die Angaben. Der Richter habe entschieden, jegliche Einschränkungen der Freiheit von Puigdemont und Comín zurückzunehmen, erklärte Anwalt Simon Beckert weiter. Die Verfahren zu ihrer Auslieferung könnten nicht fortgesetzt werden, solange das EU-Parlament ihre Immunität nicht aufgehoben hat. Seit Sommer sind die beiden Politiker EU-Abgeordnete, konnten ihr Mandat aber bisher nicht antreten. Eine ganz böse Geschichte hat sich in Leipzig ereignet in der Silvesternacht. Da gab es Gewaltszenen und Polizeieinsätze und da herrscht nun sehr viel böses Blut und es sind die Gemüter da ganz schön aufgepeitscht. In Leipzig haben sich beide Seiten falsch verhalten, schreibt die Taz dazu. Die Linksautonomen und die Polizei, nämlich. Eine differenzierte Diskussion scheint kaum möglich. Wer nach den Silvesterausschreitungen von Leipzig-Konnewitz eine differenzierte Debatte führen möchte, braucht ein dickes Fell, sagt die Taz. Auf Twitter kassieren User, die die Polizeistrategie hinterfragen, Beleidigungen und Drohungen. Der Polizeipräsident persönlich bezeichnet Kritik an seinen Leuten in einer Pressemitteilung als erschreckend. Teile der CDU werfen insbesondere der Linkspartei vor, sie verharmlose und dulde Gewalt. Ein mehrdimensionaler Blick auf die Ereignisse von Konnewitz scheint derzeit so akzeptiert wie eine Mitgliedschaft in der RAF, sagt die Taz. Erinnern wir uns, wie das hier war nach den Oktoberunruhen, als auch mehrere Polizisten hier verletzt wurden und dann die Gemüter aufschäumten. Man weiß ja, die Polizei hat das Gewaltmonopol, die darf zuschlagen, ob gerechtfertigt oder nicht. Die tut das auch in bestimmten Situationen sehr ausgiebig und sehr exzessiv. Aber sobald die selber was abkriegen, dann ist immer von kriminellen Elementen und Terrorismus und erschreckendes Gewaltpotenzial die Rede. Dabei muss man sich angucken, wie Gewalt entsteht. Und wohin sie führen kann. Dabei ist es kognitiv eigentlich gar nicht so schwer, so führt die Taz aus, sowohl die gewaltaffinen Randalierer als auch die staatlichen Gegenmaßnahmen zu kritisieren. Dass in Leipzig Teile der linksextremen Szene auf Gewalt an Silvester hinfiebern, ist zu verurteilen. Es greifen in diesem Fall noch nicht mal die gängigen linksextremen Rechtfertigungsmuster für politische Gewalt, sei es das der Notwehr oder das des Generierens von Aufmerksamkeit. Aus dem Spektrum der demokratischen Parteien heraus gibt es schon gar keine Unterstützung für die Täter. Aber gleichzeitig gibt es genug gute Gründe, auch den Polizeieinsatz zu kritisieren. Erstens, die Verantwortlichen hatten sich dazu entschieden, der drohenden Gewalt mit massiver, sichtbarer Präsenz zu begegnen. Diese Strategie ist offensichtlich nicht aufgegangen. Natürlich ist es da legitim zu fordern, in Zukunft andere Strategien zu wählen. Zweitens, in Pressemitteilungen und in den sozialen Medien verhielt sich die Polizei in der Silvesternacht nicht wie ein neutrales staatliches Organ, sondern wie ein politischer Akteur. Das ist aber nicht ihre Rolle, auch wenn die Reaktion der dafür verantwortlichen Beamten angesichts eines schwer verletzten Kollegen nachvollziehbar sein mag. Und drittens, zwei Tage nach den Ausschreitungen mehren sich die Zweifel daran, ob die Situation tatsächlich in allen Details so dramatisch war, wie von der Polizei dargestellt. Die Verantwortlichen müssen sich daher Nachfragen gefallen lassen, auch dann, wenn andere die Gewalt nicht gesucht haben. Ja, das war jetzt erstmal so der grobe Überblick über das vergangene Wochenende, was da alles so passiert ist. Das war jetzt hier in Konnewitz. Das hat ja wirklich die Gemüter da sehr erhitzt. Ich hatte mir da auch ein paar Videos so angeguckt. Sobald man da reinguckt, denkt man, meine Güte, was war da passiert? Aber man kann diese Sachen wirklich nur beurteilen, wenn man selber dabei war und hat es gesehen. Sonst ist man da doch meistens Beute von aller möglichen Propaganda. Oder man kann sich auf seine eigenen Erfahrungen berufen und kann sagen, gut, in ähnlichen Fällen, wo es ähnlich war, habe ich gesehen, dass die Polizei sich so und so und die Leute sich so und so verhalten haben. Die letzte Meldung wollen wir Venezuela widmen. Wir erinnern uns ja, die USA haben da einen riesen Druck aufgebaut. Ein ganzes Jahr lang haben da ihre eigenen Kandidaten gefördert, haben eine Hass- und Absetzkampagne gegen Nicolas Maduro, die gewählte Regierung Maduro, angefeuert, haben die Leute aufgehetzt, haben Fake News verbreitet, haben alles Mögliche gemacht, haben Generäle gekauft, haben hohe Militärs gekauft, haben diesen lächerlichen Gegenpräsidenten, einen gewissen Guaido, eingesetzt, der dann später an der Grenze zu Kolumbien fotografiert wurde, wie er da mit Narkobossen, die mit Pistolen ihn da empfangen haben, verhandelte und da wahrscheinlich seine Bestechungsgelder kassiert hat. Wir wissen, dass seine Leute die internationale Hilfe selber einkassiert und verkauft haben. So ein schmutziges Element versucht in Venezuela die Zwietracht zu säen Und es gibt jetzt wieder eine neue Drehung der Schraube in diesem absurden Machtkampf in Venezuela. Hören wir da mal rein. Da ist doch einiges im Gange wieder. So, Moment, ich habe hier das Video. Augenblick, ich muss es mal kurz aktivieren. Es sind filmreife Szenen, die sich vor dem Parlament in Caracas abspielen. Sicherheitskräfte der Regierung von Präsident Maduro hindern den Oppositionspolitiker und amtierenden Parlamentspräsidenten Guaido daran, in das Gebäude zu gelangen. Dort soll der neue Vorsitz gewählt werden. Am Ende gibt es zwei Parlamentspräsidenten in Venezuela. Es ist ein weiterer Höhepunkt des Machtkampfes in dem Land, das sich seit Monaten in einer tiefen Krise befindet. Ein Parlamentspräsident, der offensichtlich von der Nationalgarde gehindert wird, ins Parlament zu gelangen. Juan Guaido versucht den Sprung über den Zaun und scheitert. Im Parlamentsgebäude wird ein neuer Präsident vereidigt, ein Gegner Guaidos. Guaido ist die Vergangenheit. Wir müssen die Türen für die Zukunft öffnen. Chaotische Szenen in Venezuela. Guaido konnte im Prinzip mit einer Mehrheit für seine Wiederwahl rechnen. Doch er und andere Abgeordnete seien wegen Sicherheitskontrollen nicht zur Abstimmung gelangt. Überall Absperrungen. Wir müssen uns ausweisen. Die Regierungstreuen winken sie durch. Das ist ein Staatsstreich gegen die Verfassung, gegen das Parlament. Mit der Wahl, die unter verfassungsrechtlich noch ungeklärten Umständen stattfand, verliert Präsident Maduro seinen schärfsten Rivalen. Das Parlament hat seine Entscheidung getroffen und es gibt eine neue Führung in der Opposition. Guaido dagegen lässt sich anderorts von Parlamentariern der Regierungsopposition erneut zum Parlamentspräsidenten wählen. Wir bestehen auf unsere Rechte. Es sind die Rechte der Venezolaner. Wenn die anderen auf ihrem Weg beharren, werden wir Maßnahmen ergreifen. Je nach Lesart hat das Land nun unterschiedliche Parlamentspräsidenten. Die Zukunft für die Opposition im Land ist ungewiss. Ja, dieser imperialistische Suppenkasper Guaido, den werden die einfach nicht los. Also, der hampelt da ihnen vor der Nase rum. Sie wissen natürlich, der steht unter US-Naturschutz. Wenn man dem ein Härchen krümmt, dann wird es Bomben hageln auf dem Präsidentenpalast in Caracas. Das ist bekannt, deshalb steht dieser Mann unter Naturschutz und niemand wagt bisher, ihn wirklich in einen Autounfall zu verwickeln oder sonst etwas. Und das macht er sich zunutze und hampelt da rum und verbreitet da seine übelriechenden Verlautbarungen. Venezuela ist ja Öland. Ein relativ junges Mitglied in dieser Eche del Mal, in dieser Achse des Bösen, so in der Geschichte der USA hat es das ja immer gegeben. Und da waren dann Kuba natürlich in erster Linie dabei bei dieser Achse des Bösen oder Nordkorea, Iran sowieso, dann auch mal Gaddafi. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das in Venezuela weitergeht. Ich meine, dort kann ja auch das Gleiche passieren wie jetzt gerade im Irak. Ne? Da in Irak sind die Amerikaner auch einmarschiert als die Befreier von einem Diktator, von Saddam Hussein. Und heute sind sie das Beste. Gehasste Land im Irak natürlich. Ja. Und mal sehen, ja, kann ja sein, dass das, da sich die Geschichte wiederholt, dass dann in Venezuela dann plötzlich auch die Sache wieder umschlägt. Ja. Was für ein schöner Sonntag. Jo, also wir machen jetzt Schluss mit dem Katastrophenblock, weil ja noch ein paar Filme auf uns warten. Ich bringe ein Lied. Ich hätte hier noch einiges zu sagen, zum Beispiel die ganzen traurigen Sachen, die in Australien passieren. Der Schauspieler Russell Crowe, der hat da wohl eine sehr interessante und sehr tolle Botschaft über Video losgeschickt. Und wir können das alles gar nicht erklären und erzählen, was jetzt im Moment alles so an Katastrophen und Gemeinheiten passiert. Aber wir müssen weitermachen, wir müssen versuchen, optimistisch zu bleiben und wir müssen versuchen, die Dinge so zu erklären, dass immer mehr Leute vernünftig werden. Gut, noch ein Lied von Marius Müller-Westernhagen und dann kommen wir zum Thema Kino. Ich hab endlos überlegt, was ich dir schreibe. Geschwächt von meinem Sieg über The radio is a cinema in your head, so listen to it. Listen to Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda Barcelona. Live for your style. You are what you hear. Ja, und noch mehrere Sachen gibt es zu berichten. Erstmal den Wetterbericht, den habe ich heute noch gar nicht durchgegeben. Strahlender Sonnenschein über der gräflichen Stadt hier in Krakatonien. Bisschen kühl, also ich würde mal sagen, so gefühlte 10 Grad. Und ein, ja, doch ein leichtes Winterwetter. Klasse, wir freuen uns. Martin Scorsese, The Irishman. Den Film habe ich mir angeguckt. Mit einem Freund zusammen auf Netflix haben wir ihn 3,5 Stunden angeguckt. Und man kann nur sagen, Hut ab vor diesem Scorsese. Die zwei Hollywood-Veteranen, die da zusammenkommen, nämlich Scorsese und Robert De Niro, die haben also zusammen den Irishman gedreht. Das ist wohl das letzte ihrer großen Mafia-Epen. Und es heißt, der teuerste, längste und traurigste Film. Man sieht am Anfang einen gewissen Frank Sheeran, gespielt von Robert De Niro, der blickt am Ende seines Lebens auf die vielen Menschen zurück, die er um die Ecke gebracht hat. Zum Teil mit völlig brutalen und gemeinen Methoden. Der Pfarrer fragt ihn, ob er Reue empfinde. Sheeran schüttelt den Kopf. Er habe die Familien seiner Opfer ja nicht gekannt, meistens jedenfalls nicht. Für Reue könne man sich ja auch dann entscheiden, so der Pfarrer, wenn man sie nicht empfinde. Sheeran denkt nach. Wirklich? Also, man sieht den Mafia-Killer, der da siechend im Rollstuhl sitzt, von Robert De Niro, wirklich glänzend gespielt. Sheeran ist der Held von Martin Scorseses neuem Film The Irishman. Ein braver Fußsoldat, der wirklich jeden Drecksjob erledigt. Das 3,5 Stunden lange Epos wurde vom Streamingdienst Netflix produziert und kommt in Deutschland jetzt in die Kinos, war hier schon in den Kinos. und wird dann bald nur noch online zu sehen sein. Ich weiß nicht, ob der hier überhaupt noch läuft in den Kinos, aber wer Netflix hat oder einen Nachbarn oder eine Freundin oder einen Freund, der kann das da gucken. Für einige Szenen kehrten der 76-jährige Regisseur und sein gleichaltriger Star an die Stätte ihres einzigen Triumphes zurück, New Yorks Stadtteil Little Italy. Hier begann die Karriere der beiden 1973 mit dem Film Mean Streets, der den deutschen Titel Hexenkessel trägt. Er handelt von schäbigen kleinen Gangstern, die sich durch ihr schäbiges kleines Viertel quasselten, prügelten und schossen. Die versuchten sich hochzubeißen in der blutigen Nahrungskette der Mafia. 1990 in Scorseses und De Niros Meisterwerk Goodfellas, drei Jahrzehnte in der Mafia, brachten es die Kinogangster mit ungeheurer Gewalt zu ungeheurem Reichtum. Ein fiebriges Epos über Männer, die mal im Geld baden und mal im Blut, die Koks schaufeln, als wäre es Mehl. Im Jahr 1995 dann Casino mit Sharon Stone. Scorseses kriminelle Helden waren nun in Las Vegas, im Glücksspielgeschäft. Teure Anzüge, schöne Frauen, Glamour statt Gosse. Doch gleich am Anfang des Films flog der von Robert De Niro gespielte Held in seinem Auto in die Luft und überlebte nur mit knapper Not. Jetzt also The Irishman. Ein elegischer Epilog, ein letztes Hurra, so urteilt der Spiegel, das schon auf den Lippen erstirbt. In der ersten Szene bewegt sich die Kamera im Tempo eines Rollators durch ein Pflegeheim und erfasst am Ende den klapprigen Helden. Da die Zeit jetzt drängt, will ich nicht zu viel verraten bzw. erzählen von der Handlung bzw. von der Geschichte. Man kann sich das aber auch gut vorstellen. Worüber soll so ein Film schon handeln? Die Frage ist nur, wie bringt der Scorsese das? Und da kann man nur sagen, der Typ ist natürlich ein Meister, das wissen wir. Ein großer Meister der Leinwand und der Erzählkunst, der filmischen Erzählkunst. Der Film ist hart, gemein, brutal. Fast 90% des Personals, das einem da von der Leinwand entgegenfeigst und blickt und schießt und schnattert und nuschelt und tuschelt, sind abstoßende Gestalten, die man möglichst in seinem eigenen Leben nie gerne in seiner Nähe haben möchte. Das muss man direkt voraussetzen. Ich habe hier mal den Trailer reingeholt. Hören wir mal kurz rein. Hören wir uns mal die Stimmen an von diesen Burschen. Und dann bringt Werner noch einen Film. Also. It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. Die FBI-Leute gehen am Ende des Lebens nochmal zu dem Rollator Robert De Niro hin, zu diesem Ed Sheeran, und sagen ihm, du kannst doch jetzt alles erzählen, die Zeit ist vorbei. Alle sind tot, die damals beteiligt waren, aber der grinst nur und feixt und hustet in sich hinein. I was one of a thousand working stiffs until I wasn't no more. Was eigentlich verstören könnte, aber interessant gemacht ist, ist die Verjüngungsaktion, die da auf der Leinwand vorgenommen wird. Man muss die natürlich jünger machen, dass die so 48 oder 50 Jahre alt sind, besonders Robert De Niro und Al Pacino und auch dann der unglaubliche Harvey Keitel, der da auch auftaucht. Und das hat man mit einigen Kinotricks ganz gut hingekriegt. Man glaubt das also. Das sind keine Gummimasken, die da aufgestülpt wurden. You didn't see what I see. What I've been through. A friend of ours is having a little trouble. A friend at the top. Hiya, Frank. This is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Big business and the government is on the attack. You want to be a part of this fight? Was wirklich sehr interessant ist, ist, wie die Mafia die Schweinebucht-Invasion organisiert. Das ist klasse dargestellt, sehr drastisch, auch der Kennedy-Mord und wie die Mafia praktisch die Kennedys finanziert hat und an die Macht gebracht hat. Durch ihre Wahlkampagnen und durch ihre Transportgewerkschaft, Transportarbeitergewerkschaft, das ist wirklich glänzend inszeniert. Man bekommt da wirklich einen Eindruck, was hinter den Kulissen in der Geschichte alles so abläuft und abgelaufen ist. Und dann auch, wie die Schweinebucht-Geschichte scheitert und was für ein Hass die Mafia auf Robert Kennedy hatte, Bob Kennedy, der dann eben die Staatsanwaltschaft unter Kontrolle hat und dann direkt Prozesse gegen die Mafia einleitet. Das ist ganz klasse gemacht. Das ist wirklich großes Kino. We'll bring you back after get your car. Yeah. Okay, das war's. Also The Irishman, ich kann's empfehlen. Für Gangsterfilm-Fans ist das ein absolutes Muss. Martin Scorsese-Fans auch, die kommen da 3,5 Stunden völlig auf ihre Kosten. Klasse, toll gemacht und wie gesagt, mir hat's sehr gut gefallen. Ich würde diesen Film irgendwann nochmal gucken. Ich lasse mal ein paar Jahre vergehen und dann schaue ich ihn mir nochmal an. Werner, du hast auch was? Ja, vom großen Kino zum kleinen Kino, also sowohl von der Bekanntheitsgrad des Regisseurs her wie auch von der Leinwand. Der nächste Film beim Goethe-Institut übermorgen am Mittwoch ist Nachtgestalten. Da geht's eine Berliner Nacht in den 90er Jahren. Und also nachdem die Bundesrepublik die DDR annektiert hatte, Berlin bereitet sich vor auf den Besuch des Papstes. Und in einer Nacht gibt es 3 Paare, die da durch die Hauptstadt streunen. Ein paar von Obdachlosen, die finden 100 Mark und wollen sich jetzt einen ganz großen Luxus gönnen, eine Nacht im Hotel zu verbringen. Dann gibt's einen Mann vom Land, der in die Stadt kommt und dort eine minderjährige Prostituierte anlacht, die auch noch heroinabhängig ist. Und das dritte Paar, das ist ein Geschäftsmann, der am Flughafen auf einen Kollegen oder Geschäftspartner wartet und dann einen angolanischen Flüchtlingsjungen trifft dort, den er nicht mehr los wird. Also auf der einen Seite heißt das hier in der Ankündigung Una Odissea Divertida, also eine vergnügliche Odyssee, aber eben auch eine, die dich berührt oder nachdenklich macht. Der Film ist von Andreas Dresden von 1998 und wie immer Originalversion mit spanischen Untertiteln, Eintritt frei am nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr. Sehr gut, Andreas Dresden, toller Regisseur. Dann, dadurch, dass noch ein bisschen Zeit ist, muss ich noch einen Film unbedingt loswerden. Der läuft nämlich hier im Cinema Malda und den muss man sehen. Der ist meiner Meinung nach mindestens genauso gut wie Martin Scorsese's Irishman, obwohl er, könnte man sagen, lebensphilosophisch den anderen Pol des Lebens vertritt. Wenn in Scorsese's Irishman hässliche ältere und alte Männer sich gegenseitig abschlachten und die Leute umbringen und sich die Pfründe verteilen, so geht es in diesem Film um 2 sehr schöne, lebensbejahende Künstlerinnen und weibliche Geschöpfe, die einen Liebeszauber verbreiten, den man so auf der Leinwand selten zu sehen bekommt. Der Film heißt Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ob geheiratet wird, das entscheidet der Bräutigam in Mailand erst, wenn ihm das Porträt einer Unbekannten oder seiner Unbekannten Versprochenen gefällt. An der bretonischen Küste ums Jahr 1770 herum will sich die Braut aber nicht malen lassen. Sie ist in Trauer um ihre verstorbene Schwester. Die von der Familie bestellte Malerin muss deshalb im Geheimen arbeiten, sich als Konversationsdame ausgeben und ihr Porträt aus verstohlenen Blicken auf ihr Sujet zusammensetzen. Dieses Sujet ist Adèle Haenel, in ihrer Heimat Frankreich längst ein Star. Aber sie ist ein Star eines neuen Zuschnitts, energisch, unprätentiös und offen lesbisch. Im Porträt einer jungen Frau in Flammen entwickelt sie nun eine Strahlkraft, die die Kinoleinwand, urteilt der Spiegel, selbst Feuer fangen lässt. So wie die Malerin, gespielt von Noémie Merlan, kann man kaum anders, als sich in sie zu vergucken. Der Mann, der sich für meine Tochter interessiert, kommt aus Mailand. Wir ziehen dorthin, wenn ihm das Porträt gefällt. Sie gehen fort. Eins sollten Sie wissen. Einen Maler hat sie bereits vergrault. Sie hat sich geweigert, Modell zu sitzen. Er hat nie ihr Gesicht gesehen. Warum will sie nicht gemalt werden? Weil sie diese Heirat ablehnt. Sie müssen Eloise malen, ohne dass sie es bemerkt. Sie denkt, sie begleiten sie nur für ein paar Tage auf ihre Spaziergänge. Sie glaubt, ich soll sie beaufsichtigen. Die Liebe zwischen den zwei Frauen ist derzeitgemäß eine unmögliche natürlich. Doch Autorin und Regisseurin Céline Sciamma nimmt diesen Umstand die Tragik. Sie reflektiert über die Darstellung von Frauen, darüber, wie die Karrieren von Malerinnen unterbunden wurden und welche Bilder es deshalb nie gegeben hat. Dabei vergisst Sciamma jedoch nie, den großen Zauber der Liebe einzufangen. Reicher, klüger und beglückender ist Kino selten gewesen. Das sagt der Spiegel und ich bin da absolut einverstanden. Ein Meisterwerk von einem Film. Das war's, meine Damen und Herren. Werner, tschüss, adeo. Tschüss, wir sehen uns dann vermutlich nächste Woche wieder und da werden wir dann schlauer sein. Und als heute, morgen diese Abstimmung im Parlament. Und es kann ja sein, dass der tatsächlich dann mit einer Stimme Mehrheit gewählt wird als Regierungspräsident. Vorgang gibt es ja Adenauer damals, 1949, wo er vermutlich genauso wie jetzt Pedro Sanchez mit seiner eigenen Stimme sich selber wählen wird. Ist ja auch legitim. Ne? Oder? Wäre ja blöd, wenn er es nicht machen würde. Genau. Gut, dann tschüss, agur, adeo. Wir wünschen Ihnen einen schönen Arbeitswochenbeginn morgen. Morgen müssen alle wieder ran. Früher hieß es immer, Sportskameraden, spielen Sie fair, morgen müssen wir alle wieder arbeiten. Das war der berühmte Spruch im Amateurfußball in Berlin der 80er Jahre. Sportskameradinnen und Sportskameraden, bleiben Sie fair, morgen müssen Sie wieder ran. Wir verabschieden uns, wir hoffen, die Sendung hat Ihnen gefallen. Wir grüßen hier alle unsere Hörerinnen und Hörer im neuen Jahr. Wir wünschen Ihnen noch einmal, obwohl ich das letzte Woche schon getan habe, ein erfolgreiches, glückliches und wunderschönes neues Jahr 2020. Agur, adeo, goodbye, tschüss. Ich bin hier, um sie zu malen. Das erklärt diese Blicke.